Wenn du an das Wetter denkst, an den Rauch, der von einer auf dem Aschenbecher liegenden Zigarette aufsteigt, an das Muster, das die Emotionen eines Menschen über einen gewissen Zeitraum bilden, oder an die Muster in der Geschichte einer Organisation oder einer ganzen Nation, werden sie dir anfangs alle ziemlich chaotisch vorkommen. Der von einer Zigarette aufsteigende Rauch kräuselt sich zu verschlungenen, faszinierenden, beinahe hypnotischen Gebilden. Die Formen ändern sich ständig, bleiben keinen Augenblick gleich, und doch ist etwas von Selbstähnlichkeit in ihnen. Etwas bleibt anscheinend gleich an diesem Muster, während der Rauch in Arabesken aufsteigt. Lässt sich dieses Gleichbleibende, dieser Eindruck von Ordnung im Chaos des aufsteigenden Rauchs beschreiben? Wissenschaftler können den Gesamtzustand eines komplexen Holons, wie etwa eines Wettermusters, als Bewegungen eines Punktes in einer speziellen, mehrdimensionalen Darstellungsweise grafisch erfassen, im sogenannten Phasenraum des Holons. Hier werden die Positionen dieses Punktes auf seinem Weg durch die Zeit verfolgt. Solche mehrdimensionalen Darstellungen sind wie die Mandelbrotmengen erst mit der Entwicklung von Supercomputern möglich geworden. Ich will ja nicht darauf eingehen, was ein Phasenraum ist. Es kommt nur darauf an zu verstehen, dass ein Punkt in der Darstellung den dynamischen Zustand des Gesamtholons zu einem bestimmten Zeitpunkt repräsentiert. Die Bewegung des Punktes im Phasenraum sagt also etwas darüber aus, wie das Holon sich als Ganzes im Laufe der Zeit verändert. Wenn man das Verhalten eines Holons, wie etwa des Wetters, im Phasenraum grafisch darstellt, erscheinen ganz erstaunliche und ästhetisch sehr ansprechende Gebilde, siehe Abbildung 13. Solch ein Muster, an dem die tief im Chaos verborgene Ordnung erkennbar wird, nennt man seltsamer Attraktor. Attraktor, weil hier ein Verhalten oder Zustand sichtbar gemacht wird, zu dem ein dynamisches System hin tendiert. Und seltsam, weil es sich um chaotische Systeme handelt, die nie ein zweites Mal genau den gleichen Zustand erreichen, genau das gleiche Verhalten zeigen. Das führt uns zurück zu unserem Thema Muster in Mustern in Mustern. Die seltsamen Attraktoren haben eine besondere Eigenschaft. Sie sind Fraktale. Wie man am Zigarettenrauch, am Wetter oder auch an unseren emotionalen Mustern sieht, wiederholen sie sich niemals ganz exakt. Aber irgendetwas an ihnen lässt ganz eindeutig eine gewisse Selbstähnlichkeit erkennen. Immer wieder ähnliche Muster, auf welcher Vergrößerungsstufe wir den Attraktor auch untersuchen mögen. Auch in ganz chaotisch wirkenden Systemen gibt es also eine faszinierende, tief verborgene Form der Ordnung. Fraktale und seltsame Attraktoren sind keine messbaren Objekte. Es ist schwierig, sie auch nur mit dem Verstand zu erfassen. Aber wir können das Muster fühlen, und dann verstehen wir, dass es solche Muster in immer wieder neuen Abwandlungen praktisch bei jedem dynamischen Holon der Natur gibt. So chaotisch uns also das Wetter oder Zigarettenrauch oder manchmal unsere eigenen Gedanken und Emotionen auch erscheinen mögen, es verbirgt sich doch eine tiefe Ordnung in ihnen. Zwei Dinge, die besonders viel mit dynamischen Fraktalmustern zu tun haben, sind Bedeutung und Qualität. Der Unterschied zwischen einer Kunstblume und einer richtigen Blume liegt vor allem in der Komplexität der Struktur, im Grad der verborgenen Ordnung. Wenn wir ein Gespür für Muster haben und Muster unterschiedlichster Ebenen verknüpfen können, sind wir in der Lage, die Unendlichkeit in einem Sandkorn zu sehen. Fühlen, Energie, Gewahrsein wäre absolut formlos, wäre da nicht das Spiel all der Muster in diesem Raum, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten. Die Muster sind es, die die Qualitäten all der verschiedenen Holons in unserer Welt ausmachen. Wenn wir das Muster fühlen, fühlen wir auch seine Qualität, und damit sind wir in der Lage, Wiederholungen dieser Qualität auf verschiedenen Ebenen zu fühlen. So lässt sich auch erklären, weshalb wir Muster einer höheren Größenordnung als unserer eigenen fühlen können, weshalb wir also mit Göttern, Engeln, Dralas und so weiter in Resonanz treten können. Wenn wir die Schwingungen eines Energiemusters im eigenen Körpergeist fühlen, können wir mit ähnlichen Schwingungen einer höheren Größenordnung in Resonanz treten. Das meinten die mittelalterlichen Alchemisten vielleicht mit dem Satz wie oben, so auch unten. Und im 6. Jahrhundert schrieb Zenkan, der dritte Patriarch des chinesischen Zen: Das Kleinste ist gleich dem Größten. Die Grenzen zwischen den Welten verschwinden. Das Größte ist gleich dem Kleinsten. Es gibt keine festen Grenzen. Zu den meisten Formen spiritueller Praxis gehört Wiederholung. Jedes Ritual, sofern es lebendig ist, lebt davon. Mantra-Rezitation, schöpferisches Visualisieren von Gottheiten, rituelles Trommeln und Tanzen und so weiter. Durch Wiederholung stimmen wir uns auf der Ebene unseres eigenen Körpergeistes auf ein bestimmtes Muster von Energie, Gewahrsein, Fühlen ein und dadurch wird Resonanz mit ähnlichen Mustern auf anderen Ebenen möglich. Wir können hier wieder unseren Stimmgabelvergleich heranziehen. Die Stimmgabel kommuniziert mit dem Klavier. Wenn der Klavierstimmer eine Stimmgabel anschlägt, nehmen wir das mittlere A, und sie dann ans Klaviergehäuse hält, wird die mittlere A-Seite des Klaviers anklingen, sofern er das Klavier richtig gestimmt hat. Ein Klavier oder Flügel wird durch die kleine Stimmgabel zu Resonanzschwingungen angeregt. So ähnlich kann man sich vielleicht auch die Kommunikation des Menschen mit den Dralas vorstellen. Wir erzeugen in uns ein Muster, das mit ihrem, wie oben, so auch unten, in Resonanz tritt, und damit haben wir uns auf ihre Energiemuster eingestimmt.